Der Landesvorsitzende in Thüringen, der Ausländerfeindlichkeit als biologisch normal bezeichnet haben soll. Und auch in Sachsen hat man es mit einem Vizevorsitzenden zu tun, der bereits mehrfach für Schlagzeilen sorgte. Sein Name? Thomas Hartung. Er hat heute seinen Rückzug von allen Parteiämtern angekündigt und wird auch nicht mehr auf Platz 2 der Landesliste bei den anstehenden Landtagswahlen antreten. Nadine Lindner in Dresden, was war der Anlass? Ja, also das ist eine Sache, die beschäftigt uns hier in Sachsen schon seit dem Wochenende. Thomas Hartung hatte auf Facebook einen Lehrer aus Spanien mit Down-Syndrom beleidigt. Er hat unter anderem in dieser Facebook-Diskussion Menschen mit Trisomie 21 die Befähigung abgesprochen, Lehrer zu sein. Darauf folgte dann auf Facebook, aber auch im politischen Raum im Landtag eine Welle des Protests. Und gestern Abend war dann tatsächlich Schluss für ihn. Es gab eine Gremiensitzung über 6 Stunden und danach hat er heute Vormittag seinen Rückzug von Parteiämtern und von der Landesliste angekündigt. Und die Landesvorsitzende Frauke Petri, die hat sich heute Morgen telefonisch mir gegenüber geäußert. Nicht nur instinktlos und falsch gewesen, sondern auch noch unprofessionell, was er selbst auch inzwischen so sieht und sich sehr darüber ärgert, also sich auch über sich ärgert und über seinen Fehler. Also sie ist deutlich aufgebracht, instinktlos und unprofessionell. Ich habe auch Thomas Hartung selber vorhin telefonisch erreicht. Und im Gegensatz zu dem, was die Landesvorsitzende Frauke Petri sagt, verteidigt er seine Ansichten und fühlt sich einfach gründlich unverstanden. Es gibt keine Behinderten-Nichtbehinderten mehr, es gibt keine Lehrer-Schüler mehr. Es gibt irgendwann nur noch eine uniforme Personalmelange, in der jeder alles ist und in der jeder alles kann. Und in der jeder gleichgültig und also gleichgültig erscheint. Das war der zurückgetretene Thomas Hartung, zu dem man sagen muss, dass er an der Technischen Universität Dresden unter anderem als freier Medienpädagoge tätig ist. Thomas Hartung hat also seinen Rückzug angekündigt. Zuvor hat er schon für Aufsehen gesorgt. Womit? Also es gab hier in Sachsen schon mehrere Anlässe und wenn man sich so die Personalie Thomas Hartung anschaut, dann ist es genau einer dieser Personen, die einen immer mal fragen lassen, wie gut eigentlich diese oft beschworene Abgrenzung gegen rechts funktioniert. Er hat dazu immer wieder Grund zum Zweifeln gegeben. Hartung sagt von sich selbst, dass er sehr konservativ oder überaus konservativ ist. Als ein Beispiel will ich hier nur die Debatte um Sören Oltersdorf nennen. Darüber haben wir auch Ende April berichtet. Der war Stadtratskandidat in Dresden für die AfD. Dann ist aber rausgekommen, dass er auf mehreren NPD-Veranstaltungen war. Und Thomas Hartung hat dann Sören Oltersdorf in Schutz genommen und hat gesagt, ja, diese Besuche bei den NPD-Veranstaltungen seien einfach politisch naiv gewesen. Er hat ihn also gedeckt. Auch da musste Frauke Petri eingreifen und mittlerweile läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen Oltersdorf. Der Rücktritt von Thomas Hartung, ist das aus Ihrer Sicht jetzt ein Zeichen dafür, wie fragwürdig teilweise zumindest das Personal der AfD ist? Oder eher ein Zeichen dafür, dass die Partei durchgreift und sich selbst reinigt? Das ist eine interessante Frage und ich würde sie tatsächlich mit beidem beantworten. Also zum einen zeigt es, dass Menschen mit ja gelinde gesagt politisch fragwürdigen Ansichten sich von dieser Partei angezogen fühlen und dort auch eine gewisse Karriere machen können. Immerhin stellvertretender Landesvorsitzender, auch Pressesprecher. Diese Selbstreinigungskräfte, die Sie ansprechen, da müsste man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, um zu sehen, ob die sich wirklich durchsetzen. Da ist meiner Meinung nach der Thomas Hartung jetzt erstmal nur die Spitze des Eisbergs. Was man aber ganz deutlich sieht, das ist der deutliche Machtanspruch von der Landesvorsitzenden Frauke Petri, die auf jeden Fall vor der Landtagswahl alle störenden Faktoren, glaube ich, in ihrer Partei dann auch tilgen möchte und da gut abschneiden möchte bei der Landtagswahl und keine Provokationen aus den eigenen Reihen gebrauchen kann. Der Vizechef der AfD in Sachsen, Thomas Hartung, legt seine Parteiämter nieder. Informationen und Einschätzungen.